Mit einem Konzert für Klavier, Pauken und Streicher eröffnen wir unser Concerto Bavarese aus dem Studio Nürnberg, komponiert von Gustav Gunsenheimer, geboren 1934, unter anderem Kantor in Schweinfurt und Mitbegründer der Gunsenheimer Vogtstiftung. Sabine Spart Klavier und Dimitri Nedjelew werden unterstützt von den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt. Thank you. Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester, komponiert von Gustav Gunsenheimer, gespielt von Sabine Spatz, Dimitri Nedjelew und den Thüringer Symphonikern Saalfeld, Rudolstadt unter Oliver Weder. Mit Gitarrenklängen von Heinrich Hartl machen wir im Concerto Bavarese auf Bayern 2 weiter. Klaus Jeckle zupft das Stück Rasgueado del Viento. Thank you. Thank you. Rasgado del Viento, eine Komposition von Heinrich Hartl, interpretiert vom Gitarristen Klaus Jeckle, hier auf Bayern 2. Seinen japanischen Liederzyklus stellt uns nun der Südafrikaner Ernst Ueckermann vor, ausgebildet an der Johannesburg Art School, am Royal College und an der Royal Academy of Music in London, sowie an den Musikhochschulen von Würzburg und Freiburg. Es singt die Sopranistin Elisabeth Grimm, der Komponist selbst spielt Klavier. Thank you. Thank you. Kotononeni, Mine no Matsukase, Kaio Ulashi, Isure no Voyoli, Shilabe Somoken. Das war der japanische Liederzyklus von Ernst Ückermann, der eigenhändig die Sopranistin Elisabeth Grimm am Klavier begleitete. Mit Blasmusik von Helmut Bieler dreht sich unser Concerto Bavarese weiter. Musik für fünf lautet der Titel des Stücks, präsentiert von Karl Kolbinger, Fagott, Kurt Richter, Horn, Eduard Brunner, Klarinette, Kurt Kalmus, Oboe und Max Hecker, Flöte. Thank you.

Musik für fünf. Ein Quintett für Bläser von Helmut Bieler in einer Aufnahme mit Karl Kolbinger, Fagott, Kurt Richter Horn, Eduard Brunner Klarinette, Kurt Kalmus Oboe und Max Hecker Flöte. Eine Flöte spielt auch im nächsten Stück eine tragende Rolle in der Suite Symphonique von Wolfram Graf, der an der Universität und der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth Orgelspiel, Musiktheorie und Komposition unterrichtet. Der Flötist Martin Seel musiziert gemeinsam mit der Pianistin Chie Honda. Thank you. Das war die Suite Symphonique für Flöte und Klavier von Wolfram Graf mit dem Flötisten Martin Seel und der Pianistin Chie Honda. Den Schlusspunkt hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 setzt Klaus Kühnel, ausgebildet unter anderem an der Hochschule für Musik Würzburg. Reflexionen lautet die Überschrift dreier Fantasien über den Namen Bach, komponiert für 20 Streicher. Werner Andreas Albert leitet die Academia Sancta Catharina. Reflexionen. Drei Fantasien über BACH für 20 Streicher von Klaus Kühnel. Die Accademia Sancta Catarina wurde dirigiert von Werner Andreas Albert.